Familie. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Der leise Mann. Der leise Mann. Eine Zeit lang wohnte unmittelbar unter mir in der zweiten Etage ein Mann, von dem nicht wenige meiner Freunde und Bekannten, die ihn zu Gesicht bekamen, sagten, dieser Mann sei ihnen unheimlich. Er sei ihnen nicht geheuer. Sein Namen, er hieß Frederik, konnten oder aber wollten die meisten sich nicht einprägen. Und so erkundigten sie sich von Zeit zu Zeit bei mir, was denn der leise Mann so treibe. So, der leise Mann nannten sie ihn, weil er eben sehr leise sprach und sich zudem bemerkenswert geräuschlos bewegte. Einer dieser Menschen eben, die so urplötzlich vor oder hinter einem stehen, dass man unwillkürlich zusammenschreckt. Nun ja, auf die Frage wusste ich meistens nicht viel zu sagen. Denn häufig genug lagen Wochen zwischen unseren zufälligen und oft auch nur sehr kurzen Begegnungen. Gelegentlich trafen wir, ich und der leise Mann, uns unten im Hof. Und wenn ich Hof sage, dann meine ich im Grunde einen hoffnungslos verwilderten Garten mit allerlei Büschen, Sträuchern, hohen Gräsern und sogar einigen Bäumen. Hof nannten wir das Ganze nur wegen einiger weniger Pflastersteine unmittelbar am Haus, auf denen die Mülltonnen standen. Wenn mir spät am Abend oder bisweilen auch nachts einfiel, dass ich die mir zugewiesene Tonne noch zur Straße bringen musste, und wenn ich dann in den Hof ging, dann hörte ich schon mal Geräusche. Hallo? Frederik? Ich nannte ihn, den leisen Mann, immer bei seinem Vornamen. Frederik, bist du es? Der leise Mann. Frederik? Frederik, bist du es? Fest steht. Es gab einige wenige Ratten im Hof und ich war mir nie sicher. Waren die es, die da herumhuschten? Oder war es eben Frederik, der sich in der Tat bemerkenswert geräuschlos zu bewegen vermochte? Wie von Geistern bewegt, konnte er plötzlich vor mir stehen und das ein oder andere Hach oder Huch mag mir bei solch einer Gelegenheit durchaus entschlüpft sein. Sag doch was, sagte ich ihm dann. Und er sagte dann tatsächlich etwas, aber so leise, dass ich es nicht verstand und entsprechend nachfragte. Was hast du gesagt? Diese Nachfragen gewöhnte ich mir an. Oft stellte ich sie bereits, während er noch sprach. Immer wieder. Und ich muss sagen, er gab sich mir gegenüber zumindest zunehmend Mühe, sich verständlich zu machen. Irgendwann hatte ich irgendwie den Bogen auch raus. Ich verstand ihn. Nicht selten hantierte er nachts mit Fischen herum, die er im Kanal oder aber im Teich des Stadtparks gefangen hatte. Heimlich und vermutlich wohl auch illegal, schwarz. Die Innereien der bedauernswerten Tiere entsorgte er und warf sie in den Müll. Bei einer Gelegenheit lud er mich ein, die gefangenen Fische gemeinsam mit ihm zu verzehren. Schau mal auf die Uhr, sagte ich, es ist gleich 4, ich hau mich hin. Als er mich freilich bei anderer Gelegenheit erneut einlud, willigte ich ein, zumindest halb. Hunger hätte ich keinen, sagte ich ihm, aber Durst. Ich würde also etwas trinken. Er solle getrost seine Fische essen. Nun gut. An seiner Wohnung, die wir kurz darauf betraten, konnte ich nichts Ungewöhnliches feststellen. Einzig einige Bilder an der Wand fielen mir ins Auge. Zeichnungen. Ich erkannte merkwürdige Köpfe, Gestalten, eigenartig verdrehte Körper. Was es damit auf sich habe, fragte ich Frederik, und er bedeutete mir, die Bilder seien von ihm gezeichnet worden und spiegelten wieder, was er nachts so träume. Aha, sagte ich und bemerkte, so in etwa wie auf den Bildern würde ich mir Außerirdische vorstellen. Es sind Außerirdische, belehrte Frederik mich nun mit Nachdruck und warf derweil einen Fisch mit weit aufgerissenem Maul in die Pfanne. Ein wenig unheimlich in dieser Nacht war er mir schon. Und ich stellte mir vor, wie er da abends am Ufer irgendeines Gewässers entlang schlich, die Angel auswarf und harmlose versprengte Spaziergänger ihn selber vielleicht für einen Außerirdischen halten mochten. Diese Vorstellung, diese Bilder in meinem Kopf verfestigten sich, als ich zufallsbedingt zu just jener Zeit einen Film sah, über dem eine unheilvolle Stille brütete, die mir freilich nichts ausmachte. Leider ist der Titel mir nicht genau in Erinnerung, womöglich hieß das Werk »Die Tote am See«. Auch über den Inhalt kann ich nicht mehr viel sagen. Einzig in Erinnerung geblieben ist mir eine Gestalt mit recht entstelltem Gesicht, die nachts regelmäßig am See herumschlich und schnell ins Fadenkreuz der Ermittler geriet, die eben diesen Fall am Hals hatten, »Die Tote am See«. Der Film verbreitete insgesamt einen Grusel, den ich als durchaus angenehm empfand. Zudem konnte ich gar nicht anders, als angesichts dieser geheimnisvollen Gestalt im Film unwillkürlich an meinen Nachbarn zu denken. Frederik, der leise Mann. Down like death, you turn your eyes to der leise Mann, die Tote am See. Und dann kam zu exakt jener Zeit auch noch eine Platte auf den Markt, die mich unter anderem deshalb ausgesprochen stark in ihren Bann zog, weil sie mir der ideale Soundtrack schien zu eben Die Tote am See. Wenn der Film denn meiner Erinnerung nach, eine Schweizer Produktion übrigens, tatsächlich überhaupt so hieß. Der Amerikaner Mark Lanegan, eben gerade gehört jedenfalls, war 1993 der Urheber dieses Albums, aus dem ich auch Musik gespielt habe, Whiskey for the Holy Ghost, so der Titel. Seinen Namen zu jener Zeit verdankte Lanegan seiner eigentlich angestammten Band, den Screaming Trees, den schreienden Bäumen, deren Sänger er war. Ein Interviewtermin mit mir damals schwänzte er, wenn man so will, lag stattdessen im Hotel und schlief. Und hatte die dicken Connor-Brüder geschickt. Bass der eine, Gitarre der andere, Van und Gary. Die waren verdammt dick und dazu auch verdammt nett. Mark schläft, sagten sie, aber er redet auch nicht gerne. Und wenn, dann sehr leise. Ob das wirklich so ist oder war, habe ich nie feststellen können. Bei aller Bewunderung für Lanegan, gesprochen habe ich ihn bis heute nie. Wenn in diesen Tagen nun sein neues Soloalbum erscheint, werde ich tun, was ich immer tue. Es mit seinem alten aus 1993 vergleichen und aller Voraussicht nach für schlechter befinden. Bisher jedenfalls kam ich in schöner Regelmäßigkeit bei allen mit Mark Lanegan verknüpften Alben immer zu genau dieser Einschätzung. Mark Lanegan, Die Tote am See und Frederick, mein ehemaliger Nachbar aus der zweiten Etage, der leise Mann, wie alle ihn nur riefen. Es mag eine wassermännische Verschrobenheit sein, ein sonstiger Defekt, ein dummer Zufall, was auch immer. Bis heute kann ich das eine kaum ohne das andere denken. Obwohl nur Lanegan mit all seinen Veröffentlichungen, etwa auch an der Seite der Queens of the Stone Age, zu so etwas wie einem steten Begleiter für mich geworden ist. Wenn auch naheliegend aus der Distanz. Den besagten Film jedenfalls sah ich nie wieder. Und auch Frederick, meinen ehemaligen Nachbarn, traf ich nach meinem Auszug aus dem Haus damals kaum noch. Oder um ganz genau zu sein, zweimal noch traf ich ihn. Thank you. only fate. Some things are meant to be, but who needs to know? We're looking for reasons when love cast a stone, leaving me screaming inside. So much for love, lost you and over again, covered in blood, but you had sense to stay calm and contained. There's no sense in crying my blues for my brain, leaving me standing outside. Show me a sign, something that's shiny like the tears in your eyes. You can surprise me, 'cause I want to be the one you return to. You just believe that you're not alone in the world. Der leise Mann. Jahre später. Ich hatte einen Riesenfehler begangen, indem ich einem Freund zugesagt hatte, ihm beim Umzug behilflich zu sein. Was ich nicht wusste, der Kerl besaß ein Klavier. Schlimm genug. Dazu aber noch eine alte Hammond-Orgel, diese B3. Ein Höllenteil, wenn es um das Schleppen dieses Monsters geht. Ich hatte mal in einer Band gespielt, deren Keyboarder solch eine B3 besaß. Du wirst dein Leben lang nicht eine Stufe vergessen, die du solch eine B3 Hammond-Orgel hinauf oder aber hinabgewuchtet hast. Mit Verstärkung, klar, mehreren Leuten, Leidensgenossen. Keine Stufe vergessen des Frankfurter Singkastens und auch keine eines, sagen wir, dreistöckigen Jugendzentrums an der holländischen Grenze in irgendeiner Kleinstadt. Und nun? Ich hatte mich verhoben, bewegte mich nur noch in gebückter Haltung und ging genauso zum Arzt, dessen Praxis sich in einem vielstöckigen Haus befand. Ein Vormittag. Ich stehe am Aufzug, will nach oben, da öffnet sich die Drehtür des Hauses und ins Foyer tritt der leise Mann. Frederik, mein ehemaliger Nachbar. Wir begrüßen uns und es kommt mir so vor, als sei sein in meine Richtung geschleudertes Hallo eine Spur kräftiger, lauter, als ich seine Grußformeln von damals her in Erinnerung habe. Wir wechseln einige Worte, durchaus herzlich übrigens, und dann lade ich ihn ein, doch gemeinsam den Aufzug mit mir zu nehmen. Keine Ahnung, wo er genau hin muss. Aber Frederik beschreibt eine geradezu schreckhafte Abwehrbewegung mit den Armen und bedeutet mir, er wolle die Treppe nehmen. Mir fällt ein, er hatte damals mal gesagt, Aufzüge seien ihm ein Greuel. Wegen der Enge einerseits, andererseits aus Angst, von fremden Mitfahrenden angesprochen zu werden. Und ein dritter Grund, Frederik umtrieb eine geradezu panische Angst, dass Außerirdische den Lift benutzen würden, um solche wie ihn zu entführen mit dem Lift nach oben. Eine merkwürdige Sicht der Dinge, zugegeben. Aber was genau es damit bei ihm auf sich hatte, dahinter war ich offen gestanden nie so recht gekommen. This must be Championship, Colonel. Certainly has all the indications and all the characteristics of a spaceship. And no other unit of ours is scheduled for flight in this area. Any contact? None, Colonel. Just static. His auto-emergency transmitter should be on full blast. I'm tuned to all Thetis' frequencies, sir. So are the automatic relays on Earth. Good. This must be Chapman's ship. What else can it be? Captain Beecher and Lieutenant White are to report to the briefing room immediately and stand by for takeoff. Report immediately. Any news or anything unusual on radio and radar relay. Yeah. Yeah. Der leise Mann, Frederik und ich. Er nimmt die Treppe, ich den Lift. Unsere Wege trennen sich also, wir verabschieden uns. Ich besteige den Lift und denke unwillkürlich an all die Fratzen und Grimassen, die ich damals an Frederiks Wänden entdeckt hatte. Der Arzt gibt mir die obligatorische Spritze, verordnet mir Ruhe und schickt mich nach Hause. Ich nehme nun den Lift nach unten und begegne dort, ein scheinbar weiterer Zufall, einer Frau, Vera, eine gute Bekannte, die mir gesteht, sie warte auf Frederik, ihren Partner. Das überrascht mich, denn nach wie vor halte ich den für einen Einzelgänger, einen Kauz, an dessen Seite ich mir eine Frau gar nicht so recht vorstellen kann. Verstehst du ihn, wenn ihr redet? Frage ich sie, die, wie sie mir sagt, inzwischen als Lehrerin arbeitet. Die Frage ist mir etwas unangenehm. Ich finde, sie ist unangebracht. Aber jetzt ist sie nun einmal raus. Nicht immer, sagt Vera nun, auf Partys und Konzerte gehe ich sowieso allein. Aber wenn wir zu Hause eng zusammenliegen, verstehe ich jedes Wort von Frederik. Sie grinst, ich grinse. Und der, um den es geht, grinst ebenfalls. Urplötzlich nämlich, wie aus dem Nichts kommend, so wie es seine Art schon immer war, steht er neben uns. Frederik, der leise Mann. Die beiden haken sich ein und verschwinden. Ciao, alles Gute. Wir müssen uns unbedingt mal treffen. Das Übliche, was man so sagt, ohne es vielleicht allzu ernst zu nehmen und zu meinen. Doch sie, Vera, und er, der leise Mann, und ich, wir haben uns dann tatsächlich noch einmal getroffen. Der leise Mann. Du bist doch Journalist, hier ist Vera. Vor wenigen Tagen klingelte das Telefon. Vera? Ich konnte auf Anhieb niemandem diesen Namen zuordnen. Dann klingelte es erneut, diesmal bei mir ganz tief drinnen im Kopf. Vera, die Lehrerin damals, zuletzt hatte ich sie im Ärztehaus getroffen, mit Frederik, dem leisen Mann. Vera fasste sich kurz. Nun gut, so kannte ich sie. Kurz vor der Wahl eröffnete sie mir, sei es ihr gelungen, 5 Kandidaten des Wahlkreises für eine Podiumsdiskussion mit Schülern zu gewinnen, vormittags um 11 Montag. Und nun trommele sie ein paar Journalisten zusammen, damit die darüber berichten. Das ist nicht mein Metier, sagte ich ihr. Komm doch trotzdem, sagte sie und erwischte mich irgendwie auf dem falschen Fuß. Jedenfalls sagte ich zu und fuhr am entsprechenden Vormittag in die entsprechende Stadt zur entsprechenden Schule, um kurz darauf einen saalartigen Raum zu betreten, in dem bereits rund 200 Schüler Platz genommen hatten. Ebenso befanden sich auf einem Podium insgesamt 5 Politiker der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme verständlich natürlich der CSU. Ich sah Vera, schüttelte ihr die Hand, redete auf sie ein und wurde unterbrochen. Leise, rief nun die Direktorin der Schule und sprach ein paar einleitende Worte. Dann ging es los. Ein Mikrofon wurde herumgereicht, die Schüler stellten ihre Fragen zu Themen wie Gesundheit, Altersarmut, Euro und Mindestlohn. Auf 2 Stunden war die Veranstaltung angesetzt. Nach 90 Minuten etwa ließ die Konzentration hier und da ein wenig nach. Es wurde getuschelt, gekichert, Stühle knarrten. Die Politiker auf dem Podest bemühten sich nach Kräften, unterschiedliche Standpunkte zu formulieren. Nicht mit uns, sagte die Vertreterin der Linken. Nur mit uns, entgegnete der Vertreter der CDU. Das werden wir abschaffen, sagte der SPD-Mann. Die Dame von den Grünen pflichtete ihm bei. Der Mann von der FDP sagte, das bleibt. Alles so oder so ähnlich erwartbar. Eigentlich. Dann allerdings hob jemand die Hand, der einige Reihen vor mir saß, mit schütterem Haar, ganz offensichtlich kein Schüler, was mich überraschte. Er formulierte seine Frage ohne Mikrofon und niemand verstand, was er sagte. Es dauerte ein wenig, dann wurde ihm das Mikrofon gereicht und er wiederholte seine Frage. Er sagte, wie schützen Sie uns vor Außerirdischen? Sekundenlang herrschte eine merkwürdige Stille. Dann verfielen nahezu alle Anwesenden in brüllendes Gelächter. Und diesmal waren sich alle auf dem Podium Versammelten einig. Es gibt keine Außerirdischen, bekundeten sie unisono. Doch, rief nun ein vorlauter Schüler in den Saal, unten im Foyer hängen jede Menge Außerirdische an der Wand. Wieder brüllendes Gelächter. Nur einer lachte nicht. Ich, der Mann vor mir nämlich, war Frederik. Der leise Mann, mein ehemaliger Nachbar aus der 2. Etage. Die Veranstaltung war kurz darauf beendet. Wir sahen uns, fielen uns in die Arme, begrüßten uns und ich erfuhr, dass Frederik inzwischen zu einer lokalen Berühmtheit innerhalb der städtischen Kunstszene geworden war. Aktuell lief unten im Foyer der Schule seine Ausstellung. Komm, sagte er und wirkte recht gelöst, ich will dir meine Bilder zeigen. Wir nahmen die Treppe, gingen hinunter ins Foyer und ich bestaunte seine Werke, die mir allerdings mehrheitlich vertraut und auch ein wenig bekannt vorkamen. Eine Ausnahme allerdings sah ich, ein Bild mit Bäumen, denen Frederik merkwürdige, eigenartig verzerrte Fratzen in die Wipfel gemalt hatte. Offene Münder, schmerzverzerrt wirkten sie. So etwas hast du früher nicht gemalt, sagte ich zu Frederik. Er sagte, du hast damals mal eine Band erwähnt, deren Name mir gefiel. Screaming Trees, die schreienden Bäume. Der Rest der Bilder freilich zeigte, was ich von damals her noch kannte. Ich fragte Frederik, bist du immer noch auf diesem Trip mit den Außerirdischen? Nun, sagte er, ich bin heute nicht unbedingt mehr der Ansicht, dass sie den Lift nehmen. Ich glaube eher, dass sie die Treppe benutzen. Warum dieser Sinneswandel? Das hätte ich ihn nun wirklich noch gerne gefragt. Doch dann kam Vera. Sie sagte, Es gibt noch Kaffee und Kuchen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio.